Nachdem der Druck der Russen auf Belgrad zu stark geworden war, kam für uns der Räumungsbefehl. Wir sollten 60 Kilometer westlich einen Hauptverbandsplatz in Ruma einrichten. Dort bot sich uns ein noch verzweifelteres Bild. Leichter Verwundete kamen zu Fuß, an Stöcken humpelnd, mit primitiven Notschienen an den zerschossenen Gliedmaßen oder auf Maultieren. Und überall in den Kolonnen die Flüchtlinge, deutschstämmige Bauern aus Bulgarien und Rumänien, auf der Flucht vor der Roten Armee. Da kam mir plötzlich wieder die Parole des Wochenschausprechers im Kino in den Sinn. Angesichts der endlosen russischen Gefangenenkolonnen und der zerstörten Panzer und Geschütze und der brennenden Dörfer hieß es damals: Mit Mann und Ross und Wagen hat sie der Herr geschlagen. Die Geschlagenen, das waren jetzt wir.